Morning. Guten Morgen. So, look, something very practical that this whole scripture says. Schau, etwas sehr Praktisches, was uns diese ganze Schriftstelle sagt. So that we can make sure that we can run our race very well. Damit wir sicherstellen können, dass wir unser Rennen sehr gut laufen können. Look, therefore also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. My friend, two things. Mein Freund, zwei Dinge. There is sin that easily tries to get hold of us. Da gibt es Sünde, die leicht versucht, sich unser zu bemächtigen. But there are also weights that will actually stop us from running our race well. Doch da gibt es auch Bürden, die uns davon abhalten, unseren Wettlauf gut zu laufen. You know, Paul said to the Corinthians. Weißt du, Paulus sagte zu den Korinthern. Everything is lawful for me, but not everything is helpful. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Everything is lawful for me, but I will not be brought under the power of anything. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Now we make so many stupid decisions based on this question. Wir treffen so viele dumme Entscheidungen, die auf dieser Frage basieren. Is this sin or is it not sin? Ist es Sünde oder ist es nicht Sünde? I mean, it's not sin. Oh, I can do that. Wenn es keine Sünde ist, dann kann ich es machen. My friend, there are many things that are not sin at all. Mein Freund, es gibt viele Dinge, die überhaupt keine Sünde sind. But they are a weight that will slow you down running your race. Sie sind ein Gewicht, das dich bei einem Rennen langsamer machen wird. So don't ask the question, is this sin or is it not sin? Also frage nicht, ist es Sünde oder ist es keine Sünde? We have to hate sin. That's very simple. Wir müssen Sünde hassen, das ist sehr einfach. But if you only focus on sin, you will run your race with weights that will actually stop you. Aber wenn du dich nur auf Sünde konzentrierst, wirst du dein Rennen mit Lasten laufen, die dich nur stoppen werden. So first of all, you have to understand anything that slows you down in a race is a weight that you don't need. Als erstes musst du verstehen, dass alles, was dich bei einem Rennen bremst, eine Last ist, die du nicht brauchst. Secondly, you have to know sin very easily ensnares you, so don't go close to it, don't play with it. Zweitens musst du wissen, dass die Sünde sehr leicht nach dir schnappt, also spiele nicht mit ihr, gehe nicht in ihre Nähe. The next thing you have to understand is this. Das nächste, was du verstehen musst, ist dies. That Jesus is not going to take the weights away from you so that you can run your race. Jesus wird deine Lasten nicht von dir nehmen, damit du deinen Wettlauf laufen kannst. How many stupid prayers we've prayed. Wie viele dumme Gebete haben wir doch gebetet. Lord, take this from me. Herr, nimm dies weg von mir. Lord, remove this from my life. Herr, entferne dies aus meinem Leben. No. Nein. Here's what Paul says, you, because of the cloud of witnesses around you, you lay it aside, throw it off. Folgendes sagt Paulus, du, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, du legst sie ab, wirf sie weg. It's something that has nothing to do with Jesus, that's something you have to do. Das hat nichts mit Jesus zu tun, das musst du machen. How I like to say. Wie ich zu sagen pflege. Not even God can set you free from the things you love. Nicht einmal Gott kann dich von den Dingen befreien, die du liebst. So, you have to figure out. Das musst du herausfinden. What are the weights that are slowing you down in your race for Jesus? Was sind die Bürden, die dich im Wettlauf für Jesus ausbremsen? Get rid of them, throw them off. Werde sie los, wirf sie weg. Choose and say, I'm not going to do this anymore. I'm not going to go there anymore. I'm not going to have this anymore. Wähle und sage, ich werde das nicht mehr machen. Ich werde dort nicht mehr hingehen. Ich werde dies nicht mehr haben. Because it takes my attention. It takes my focus on the race. Weil es meine Aufmerksamkeit erfordert. Weil es den Fokus vom Rennen ablenkt. Do you know, I remember when the Lord began to speak to me about Jeremiah chapter 12 verse 5. Ich erinnere mich, als der Herr anfing, über Jeremia 12, 5 zu mir zu sprechen. You know, when the prophet complains about all the hard times that he's going through. Wenn der Prophet Jeremia sich über all die harten Zeiten beklagt, die er durchmacht. All the wickedness around him. All das Böse um ihn herum. You know, and instead of God saying, oh, you poor prophet, it's such hard to be a prophet. Anstatt dass Gott sagt, Oh, du armer Prophet, es ist so hart, ein Prophet zu sein. I understand. I feel so pity on you. Ich verstehe dich. Ich habe so viel Mitleid mit dir. Oh, come here, let me cuddle you. Oh, komm her, ich werde dich kraulen. Let me give you the father's love a little bit. Lass mich dir ein bisschen die Liebe des Vaters geben. God doesn't do that. Gott macht das nicht. Do you know what he does? Weißt du, was er macht? He rebukes him. Er weist ihn zurecht. Look, instead of giving him nice attention, he says this. Anstatt ihm nette Zuwendung zu schenken, sagt er dies. He says, it's really powerful. Er sagt, das ist wirklich stark. He says, if you have run with the footmen and they have buried you, then how are you going to contend with horses? Er sagt, wenn du mit den Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? You know, in other words, here is what God is saying. Hier ist in anderen Worten, was Gott sagt. If the everyday problem are already messing with you, how are you going to fulfill my big purpose? Wenn dich die täglichen Probleme bereits belasten, wie wirst du meine große Aufgabe erfüllen? If you can't even handle life when it gets hard and difficult. Wenn du das Leben nicht einmal bewältigen kannst, wenn es hart und schwierig wird. Because it's hard and difficult to run with the race over the footman. Weil es hart und schwierig ist, als Fußgänger zu laufen. But if you can't do that and if you already complain about that, how are you going to run the real big race? Wenn du das nicht schaffst und dich schon darüber beschwerst, wie willst du dann das große Rennen bestreiten? You know, Jesus is coming back soon. I'm really convinced of that. Weißt du, Jesus kommt bald zurück. Davon bin ich wirklich überzeugt. And I'm also convinced about the greatest harvest before he's coming, and we're already seeing it. Ich bin auch von der größten Ernte vor seinem Kommen überzeugt. Wir sehen es bereits. You know, and as we approach the return of Jesus Christ, während wir uns dem Kommen von Jesus Christus nähern, we have to stop to complain like little babies because it's hard. Müssen wir aufhören, uns wie kleine Babys zu beschweren, weil es schwer ist. What are we going to do when it gets really hard? Was machen wir, wenn es wirklich schwer wird? When we're going through the real great tribulation. Wenn wir durch die wirkliche große Trübsal gehen. I'm sorry, but I do not believe in the chicken theology. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht an die Hähnchentheologie. You know, the theology that, oh, I'm such a chicken, but thank God, before it gets hard, he's going to take me out of this terrible hard world. Diese Theologie, die sagt, dass ich so ein armes Huhn bin, aber Gott sei Dank, bevor es hart wird, wird Gott mich aus dieser schrecklichen harten Welt rausholen. No, I believe that we are all going to pass a terrible, terrible tribulation, and those who learn to run with the footmen without complaining are going to make it with the horse. Nein, ich glaube, dass wir alle schreckliche, schreckliche Trübsal erleiden werden, und diejenigen, die lernen, ohne sich zu beschweren, mit Fußgängern zu laufen, werden es mit den Pferden schaffen. So how do we do that? Wie machen wir das? Well, first of all, you learn to live by radical trust. Als erstes lernst du, durch radikales Vertrauen zu leben. You know, just learn to completely trust Jesus in the everyday situation. Lerne einfach, Jesus in den Alltagssituationen komplett zu vertrauen. Secondly, learn to walk close and intimate with him. Zweitens, lerne nah und vertraut mit ihm zu gehen. Don't try to run in your own strength and figure things out cleverly. Versuche nicht, in deiner eigenen Kraft zu laufen und die Dinge geschickt zu lösen. Thirdly, understand there are many things that if you don't get rid of them, they're actually going to stop you from running the race. Drittens, verstehe, dass es viele Dinge gibt, die, wenn du diese nicht los wirst, dich tatsächlich davon abhalten werden, den Wettlauf zu laufen. You know, and as you have this true heart attitude, wenn du diese wahre Herzenshaltung hast, Jesus, I want to be a real and a true disciple. Jesus, ich will ein echter und wahrer Jünger sein. And I want to fulfill everything that you have for me in this earth. Und ich will alles erfüllen, was du hier auf Erden für mich hast. You know, and I want to learn to live by radically trusting you. Und ich will lernen, im radikalen Vertrauen in dich zu leben. He's going to teach you to live like this and run well with the footmen. Er wird es dich lehren, so zu leben und mit den Fußgängern gut zu laufen. And he's going to help you to run well and to fulfill all of your purpose. Er wird dir helfen, gut zu laufen und alle deine Bestimmungen zu erfüllen. And then that, it's going to be incredible. Dann wird es unglaublich sein. So let's run with the horses. Lasst uns mit den Pferden laufen. Let's fulfill the big purpose of God. Lasst uns die große Bestimmung Gottes erfüllen. Let's be mature sons of God. Lasst uns reife Söhne Gottes sein. Thank you for always listening to our devotion. Danke, dass du immer unseren Andachten zuhörst. We'll see you tomorrow. Wir sehen dich morgen. This series is over. Die Serie ist beendet.